Das Artmix-Magazin. Medien und Kunst. Wohl überlegt und treffend sollen die Worte sein, mit denen wir hier das Weltgeschehen, die Kunst und das Leben beschreiben und analysieren oder es zumindest versuchen. Natürlich, wie überall im echten Leben, ist auch der Alltag in einer Radioredaktion nicht frei von explicit Lyrics, von Flüchen und Schimpfwörtern. Aber bei der Aufnahme im Studio und on air, da gelten sie immer noch als Fauxpas. Schon aus diesem Grund ist das heutige Hörspiel im Artmix ein außergewöhnliches Stück Radio, denn es begleitet einen Mann mit Tourette-Syndrom. Ticks bestimmen seinen Alltag, unkontrollierbare Bewegungen und Beschimpfungen, ein Alltag, der alles andere als einfach ist. Chinchilla, Arschloch, was von Helgard Haug und Thilo Guschas wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Hörspielpreis 2019, zu hören in einer halben Stunde. Thomas Kretschmer begrüßt Sie zum Artmix-Magazin auf Bayern 2. Die Medienkunst ist unser Metier und so wie sich die Medienwelt erweitert, erweitert sich auch unser Blickfeld. Denn auch wenn die Kunst derzeit nicht die treibende Kraft ist in diesem Feld, die sitzt eher in den Silicon Valley-Konzernen, aber zumindest probieren sich Künstlerinnen und Künstler in den je neuen Medien aus. Zum Beispiel auf Instagram, dem derzeit erfolgreichsten Aufmerksamkeitsfresser aus dem Hause Facebook. Auf Instagram werden Bilder geteilt und kurze Filme, Stories genannt. Eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern hat sich in München zusammengetan, um Instagram künstlerisch zu nutzen. Gut 2 Wochen lang haben sie das Netzwerk ausprobiert, um jeden Abend eine Performance in die Welt zu senden. Die Homebase der Gruppe ist die Galerie Fö im Münchner Stadtteil Oberföhring. Ralf Hohmann hat sie dort besucht. So, ich spiele momentan live. So, das ist ein Lied, das wir benutzen in der Performance. So, momentan ich übe einfach. Wir müssen viel ausprobieren und jetzt, das ist eine Komposition von mir. Genau. Genau, und wie heißen Sie? Ich heiße Manuela Hiera, ich komme aus Kolumbien und ich bin ein Aquo-Member. Genau. Aquo bedeutet Wasser und ist ein Wort der Kunstsprache Esperanto. Esperanto haben die 14 Künstlerinnen und Künstler, die das Aquo-Kollektiv bilden, ausgewählt, weil sie aus 9 verschiedenen Ländern in München zusammengekommen sind und keiner ihrer Herkunftssprachen den Vorzug geben wollten. Nun sind sie für gut 2 Wochen in der Galerie Fö, um ihre Gruppe durch eine Reihe von Performances in Szene zu setzen und bekannt zu machen. Mit der Instagram-Performance-Reihe Inauguration will die Gruppe sich nicht nur in die Medienkunstszene einführen, sondern thematisiert zugleich die unterschiedlichen Riten einer solchen Vorstellung. Beziehungsweise der Eröffnung einer Kunstausstellung, wie sie unterschiedlicher in den jeweiligen Herkunftsländern nicht sein könnte. Die italienische Künstlerin Martina Misterioso zum Beispiel greift das Ritual der Schiffstaufe auf. Statt einer Prosecco-Flasche packt sie einen gläsernen, dünnen Kunststoff aus und als Schiffsrumpf dient ihr Kopf, auf dem sie die Kunstglasscheibe nun zerschlägt. You have to crush it on me. Jetzt, am helllichten Tag, ist das alles Übung, sind es Tests für die eigentliche Instagram-Performance, wenn es dunkel wird, um 18 Uhr. 16 Abende lang, Ende November, wurde jeweils eine der Performances auf Instagram gestreamt und dann alle Performances und hergestellten Materialien am 17. Abend neu arrangiert. Nelly K., Künstlerin und Kuratorin der Aquo-Inauguration. Also Instagram ist ja ein Medium, in der man sich auf der einen Seite platziert, darstellt und zeigt und auf der anderen Seite aber eine Bildzirkulation hat, die sehr schnelllebig arbeitet. Und das entspricht eigentlich auch so vielen dieser Mitglieder von Aquo, auch weil sie sehr popkulturell geprägt sind. Und dieses Popkulturelle wird da total gut aufgegriffen, aber auch dieser Gruppenprozess ausschnitthaft dazu zeigen, aber auch die User zu fragen, der sich beispielsweise während einem Livestream gemeldet hat und während dieser Interaktion zwischen dem User kam zum Beispiel, die Frage wurde an den User gestellt, was würdet ihr denn bei einer Eröffnung tragen? Und da kam dann eine Rückmeldung von jemandem, ein Emoji, ganz bekanntes, eine Frau in einem roten Kleid, das tanzt. Und dann haben wir uns gedacht, warum nicht eigentlich aufgreifen? Und diese Idee lassen wir jetzt in die Final Group Performance am 29. jetzt mit einfließen. Dieser Höhepunkt der Instagram-Performance-Reihe am 29. November 2019 verwebte das Streaming ins Netz auch mit dem Sammeln von Informationen aus dem Internet und das wiederum als Verweis auf künstliche Intelligenz. Denn mit diesem Buzzword der Zeit beschäftigt sich auch die Eröffnungsrede der Performance. Die Rede wird von der konzeptionellen Idee her von einem Computer generiert. Also eine künstliche Intelligenz wird simuliert, die sich aus dem World Wide Web unterschiedliche Formen von Reden zusammenstellt. Dieser Ansatz, mehrere digitale Zugänge zu nutzen und interaktiv mit dem Publikum zu kommunizieren, ist dann auch das neue künstlerische Experimentierfeld. Fast schon traditionelle Kanäle wie YouTube oder Vimeo sind dagegen einfache Einbahnstraßen oder funktionieren eher wie künstlerische Sammlungen oder Medienarchive. Das ist der größte Unterschied zur Insta-Performance, sagt Nele K. von der Künstlergruppe Aquo. Eine Instagram-Performance ist ein performativer Akt, der ganz speziell auf dieses Format gemünzt wurde, damit arbeitet, damit auch spielt, dieses Format hinterfragt. Also man drückt auf diesen Button, live gehen und wartet kurz, bis sich die Verbindung aufgebaut hat. Dann gibt es diese Übertragung, die limitiert ist auf 5 bis 10 Minuten. Also es wird dann als Story geteilt und Instagram lässt das dann über 24 Stunden so lange ablaufen und nach 24 Stunden verschwindet es. Performance-Kunst der Gruppe Aquo auf Instagram. Fast so unmittelbar und zeitgebunden wie das Theater, das aber auch schon seit langem mit technischen Medien arbeitet. Oder sollen wir uns etwa René Polisch und sein Theater ohne Video und Mikroport vorstellen? Einer der ersten Regisseure, der das neue Medium Video in sein Theater integrierte, war der Münchner Alexei Sagerer. Seit den 1980er Jahren arbeitet er in seinem unmittelbaren Theater mit Video. Im Jahr 1987 war er mit seiner Arbeit »Küssende Fernseher« auf der Documenta 8 vertreten, neben Nam June Paik, Marina Abramovic, John Cage oder Joseph Beuys. Deren Bekanntheit hat er niemals erlangt. Gerade in seiner Heimatstadt München galt der immer freie Künstler Alexei Sagerer vielen vor allem als wilder Vogel. Jetzt ist er 75 Jahre alt geworden und zu diesem Jubiläum hat ihn die Stadt mit einem Symposium in der städtischen Muffathalle geehrt. Zur Begrüßung sprach der Kulturreferent. Bernhard Jugel hat den Jubilar getroffen. Ich wollte zuerst, dass, was wir machen im Theater, überhaupt nicht gefilmt wird. Aber was wir immer gemacht haben, und was es mir auch immer ging, ist ja die Simultanität. Also wir haben vorher mit Film gearbeitet, wo ich Sachen in Abläufe hineinbringen konnte. Und dann war natürlich der Vorteil mit Video, da muss man es nicht mehr entwickeln lassen, sondern wir konnten direkt sozusagen das übertragen. Also die Leute, hier siehst du sie, dann gehen sie raus und du siehst sie plötzlich über Video. Und dann war natürlich schon toll, und ich kann ja plötzlich Australien dazuschalten oder sonst irgendwas. Am Anfang von Alexei Sagerers Weg in die Medienkunst standen einige Kinofilme, standen kurze Super-8-Produktionen als Theatereinspieler, abgelöst durch Video, und schließlich die Parallelführung von Videoaufnahmen und Inszenierung in sogenannten Live-Filmen. Der längste, und morgen die ganze Welt, dauerte 28 Stunden. Nach Australien hat Alexei Sagerer nie geschaltet, aber in ein Wirtshaus in der Oberpfalz für das 8-Stunden-Stück »Reines Trinken«. Sagerer nutzt Video nicht nur für die räumliche Erweiterung seiner Produktionen, sondern auch dazu, Grenzen des Theaters auszutesten, etwa bei dem Stück »Reine Pornografie«. Eine Frau steht im Raum und macht nur ihren nackten Körper sichtbar, öffentlich. Und das zu kapieren, dass ich plötzlich etwas Intimes öffentlich machen kann, ohne dass es die Intimität verliert. Das ist schon toll. Inzwischen benutzt Sagerer Beamer, um seine Bilder zu projizieren. Früher waren es zu Türmen übereinander gestapelte Fernseher. Als er die auf Schaukeln setzte und in einer fein ausgetüftelten Choreografie aufeinanderprallen ließ, wurde er damit 1987 zur Documenta eingeladen. Für Sagerer sind seine küssenden Fernseher ein Brückenschlag zwischen Theater und bildender Kunst. Das ist ja verrückt eigentlich. Wir bringen ja eigentlich Skulpturen, also die Fernsehapparate sind ja Skulpturen. Das Tolle war wirklich, dass die Skulptur das Unmittelbare ist und zu sehen, wie die Fernsehapparate implodiert haben, die plötzlich theatral sind. Das sind Körper. Die Film- und Videoarbeiten aus 50 Jahren Prot hat Alexei Sagerer inzwischen fast vollständig auf der Website prot.de verfügbar gemacht. Er präsentiert ausgewählte Clips aber auch auf den Videoplattformen Vimeo und YouTube, weil er wegen der unterschiedlichen Verweildauern ein jeweils anderes Publikum erreicht. Ja, auf Vimeo schauen die Leute sich Prozesse an. Der Durchschnitt auf Vimeo liegt bei ungefähr 35 bis 40 Minuten. Auf YouTube liegt er bei ungefähr 1,5 Minuten. Und das Verblüffende ist, wenn wir als Gegenpunkt auf Vimeo die Kurznachrichten hinstellen, die werden nicht öfters angeschaut, im Gegenteil. Auf YouTube sind die küssenden Fernseher, die Prot-Installation für die Documenta 8 noch heute zu bewundern, wenn Sie mal sehen wollen, wie etwas wunderschön kaputt geht. Und wer in München ganz unmittelbare Kunst erleben will, dem können wir das Festival für experimentelle Musik empfehlen. Am Samstag, den 7. Dezember ab 20 Uhr in der Aula der Kunstakademie in der Maxvorstadt. Mit dabei ist unter anderem Ignaz Schick. Hier ein Ausschnitt aus seinem Stück Anak One. Kunst kann auch Schlagzeilen. Wenn sie gestohlen wird, zum Beispiel wie jüngst in Dresden, oder wenn sie Rekordpreise erzielt, wie es eigentlich jedes Jahr passiert, wenn die großen Kunstmessen und Auktionshäuser neue Rekorde aufstellen. Manchmal macht Kunst Schlagzeilen mit ihren Inhalten und Fragestellungen. Bis in die 90er Jahre waren diese Schlagzeilen Künstlern vorbehalten, die Kirche oder Konservative kritisierten. Martin Kippenberger zum Beispiel, Josef Beuys natürlich oder Herbert Achternbusch mit seinen Filmen. Heutzutage kann Kunst mit Kirchen- oder Konservatismuskritik nur noch selten Staub aufwirbeln. Das geht heute dafür zuverlässig mit rechter Symbolik oder rechten Inhalten. Schon in den vergangenen 3 Sendungen hat Benedikt Mahler das Wechselspiel zwischen Kunst und Moral untersucht. In der 4. und letzten Folge seiner Reihe geht es jetzt um die Frage: Gibt es eine explizit rechte Kunst und wie ist ihr Verhältnis zur Moral? Das Lied vom Klassenfeind von Bertolt Brecht, 1930 geschrieben. Ein politisches Bekenntnis in 10 Minuten. Eines Tages sah ich sie marschieren, hinter neuen Fahnen her. Und viele der unsrigen sagten, es gibt keinen Klassenfeind mehr. Da sah ich an ihrer Spitze, Fressen, die kannte ich schon. Und ich hörte Stimmen brüllen in dem alten Feldwebelton. Bertolt Brecht war nie in einer kommunistischen Partei. Das beteuerte der deutsche Dichter jedenfalls vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe im Jahr 1947. Kommunist war er dagegen schon. Jedenfalls damals 1930, als er das Lied vom Klassenfeind schrieb. Es gehört bis heute zum nostalgischen Soundtrack der politischen Linken. Fast zeitgleich schrieb der SA-Mann Horst Wessel das Kampflied »Die Fahnen hoch«, die spätere Parteihymne der NSDAP. Gusseisern, im Gleichschritt, zäh wie Leder. Doch rechts klingt schon längst nicht mehr nur wie im Horst-Wessel-Lied. Da brennt die Beria, der Teufel in den Dienst des Stalins linken Kommunisten, geisteskranke Menschen, die schon bald verschwinden. Ich bin rechts und unser Kommen ist europaweit zu spüren. Bin im Recht und jetzt erst recht, welche Teutonen über Dünen übernehmen jedes Land, das ist die Rückkehr der Germanen. Da wir opfern unser Dasein nur aus Rücksicht auf die Ahnen. Es scheint alles möglich im postmodernen Spiel der Zeichen. Auch rechtsnationaler Hip-Hop. Ganz ungeachtet dessen, dass das Genre ursprünglich einmal Sprachrohr einer unterdrückten afroamerikanischen Minderheit war. Der neueste Shit nennt sich Heimatrap. Und einer dieser völkischen Sprechsänger nennt sich Chris Ares, in Anlehnung an den griechischen Gott des Krieges. Sein Album landete im Juli 2019 sogar auf Platz 1 der meistgehörten Titel des Streamingdienstes iTunes in Deutschland. Die Diskussion über rechte Kunst tobt aber auch in den Tempeln der Hochkultur. Vor kurzem attestierte etwa der bekannte Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich dem renommierten Leipziger Maler Neo Rauch in einem Zeitartikel rechte Motive und löste damit eine pulsierende Feuilleton-Debatte aus. Ausgangspunkt von Ulrich ist die Frage, inwiefern Kunst politisch sein muss, sagt Kunstphilosoph Jakob Steinbrenner von der Uni Stuttgart. Im Weiteren die Frage, inwiefern gute Kunst politisch sein muss. Im Weiteren die Auffassung, dass gute Kunst immer politisch links sein muss. Und jetzt ist die Frage, naja, können wir Beispiele geben, auch von Künstlern, die wir nicht ins linke Spektrum ordnen? Und können wir? Ich würde nie ausschließen wollen, dass Nazis Kunst machen. Ja, ich würde nicht so einen engen Kunstbegriff haben wollen, der sagt, naja, wenn Kunst eine Nazi-Kunst ist, das kann keine Kunst sein. Das ist Kunst, aber ich möchte es mir nicht anschauen. Ja. Gerade Nazi-Kunst stellt uns immer wieder vor Probleme, die sich nicht lösen lassen, indem man diesen Werken einfach grundsätzlich abspricht, Kunst zu sein. Aber kann rechte Kunst auch gute Kunst sein? Ich glaube, diese Vorstellung, dass jedes Individuum sozusagen eine Welt in sich trägt und dass es interessant ist, diese Welt kennenzulernen, das liegt am Grunde der guten Kunst und das ist nichts, wozu rechte Ideologien ermutigen. Sagt die Kunstkritikerin und Journalistin Julia Voss und wirft damit interessante Fragen auf. Sollte Kunst immer von Humanismus getragen sein? Und wie viel Ideologie verträgt sie? Ich halte viele Kunst heute für absolut trivial, weil es nur mittelmäßiger politischer Aktivismus ist. Ja. Die ganzen Schlauchboot-Kunstwerke, ja. Da hängt man Schlauchboote an die Kirchentür und man stellt Schlauchboote auf die Wiese und Rettungswesten. Ja. Was bleibt da? Ich finde, das ist so eine Bestätigungsmaschine, ist bestenfalls so eine Art Propaganda. Stellt sich die Frage, wo hört Kunst auf und wo fängt Propaganda an? Meines Erachtens funktioniert Propaganda dadurch, dass die Botschaft relativ plakativ und sehr klar und eindeutig ist. Sagt die Kunstphilosophin Lisa Schmalzried vom Globalen Ethikzentrum in Wittenberg. Ein zweiter Aspekt, der bei Propaganda hinzukommt, das ist eher so dieser Aspekt der Manipulation oder der rein emotionalen Ansprache. Da kann man sagen, ja, da ist Kunst vielleicht eher prädestiniert, auch den emotionalen, den sinnlichen Aspekt des Menschen anzusprechen. Das heißt, in der Hinsicht ist Kunst gut zu gebrauchen, um Propaganda zu machen. Aber wo es eben schwieriger ist, Kunst ist häufig nicht eindeutig und fordert unsere interpretativen Fähigkeiten heraus. Und das will ja Propaganda gerade nicht. Also Propaganda will ja nicht, dass das Publikum anfängt nachzudenken. Deutsche Band Rammstein flirtet ganz offensichtlich und gezielt mit Nazi-Ästhetik und faschistischer Ikonografie. So montieren sie etwa Bilder von Leni Riefenstahls Film Olympia in eines ihrer Musikvideos. Till Lindemann singt mit teutonisch rollendem R. Dazu tragen die Musiker bei ihren Shows protofaschistische Fantasieuniformen. Ein semiotisches Tohuwabohu, das Popphilosoph Slavoj Žižek einmal so gedeutet hat. What Rammstein does is it liberates. Was Rammstein tun? Sie befreien diese Elemente von ihrer Nazi-Konnotation. Das erlaubt uns, sie in ihrem vorideologischen Zustand zu genießen. The way to fight Nazism is to enjoy these elements. Eine Möglichkeit, Narzissmus zu bekämpfen, ist es, diese Elemente zu genießen, in all ihrer Lächerlichkeit. Auf diese Weise hüllt man die Nazi-Symbolik von innen ab. Das Beispiel Rammstein zeigt, nur weil etwas erstmal rechts aussieht, muss es noch lange nicht rechts sein. Der Blick auf das Formale greift viel zu kurz, wenn wir die Frage stellen, ob rechte Kunst auch gute Kunst sein kann. Wir müssen tiefer graben. Es gibt eine Stelle, die ich sehr, sehr liebe, bei Marcel Proust in seinem langen Roman, großen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Philosoph und Kunsttheoretiker Jakob Steinbrenner. Da beschreibt er, dass er eine Ausstellung von Edouard Manet besucht hat. Und dann sagt er, dieser Besuch ist so ähnlich, wie wenn man einen Augenarzttermin hatte. Danach geht man raus, man sieht auf einmal die Frauen als Manet-Frauen, man sieht die Autos als Manet-Autos. Man sieht auf einmal die Dinge auf eine ganz neue Weise. Ich denke mir, wenn Sie Kunst betrachten, dann sehen Sie gewissermaßen mit dem Blick des Künstlers die Welt auf eine neue Weise. Und das, denke ich mir, das tut Kunst im besten Fall. Kunstkritikerin Julia Voss ergänzt. Was ist gute Kunst? Gute Kunst ist ein Werk, das uns irgendwo hinführt, wo wir vorher noch nicht waren, in ein neues, überraschendes Gebiet. Natürlich kann uns auch rechte Kunst eine Welt zeigen, die wir noch nicht kennen. Sie kann uns wohin mitnehmen, wo wir noch nie waren. Aber wollen wir dorthin? In die Welt der Herren und Übermenschen? Das, was wir die schönen Künste nennen, ist natürlich ein Ausdruck, der sich durch die abendländische Geschichte geprägt hat, ja. Bei Platon angefangen, über Hume, über Kant zu Hegel, ja. Deren Begriff hat natürlich bestimmte Konnotationen auch zur Moral, ja, zum Menschenbild, ja. Ein Kunstwerk drückt ein bestimmtes Menschenbild aus, ja. Wie der Mensch sein soll, wie der Mensch ist. Wie soll der Mensch sein? Was bieten uns rechte Künstler hier an? Ich glaube, dass rechte Ideologien allgemein nicht den Anspruch haben, ihren Anhängern zu vermitteln, dass man die Welt auch anders sehen könnte, dass man sie überraschend sehen könnte, dass man sich in andere einfühlen sollte, dass es interessant ist, die Perspektive von jemand anders einzunehmen und vor allen Dingen auch auszuhalten, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt, also dass sozusagen mehrere Perspektiven auf die Welt gleichzeitig möglich sind. Und ich glaube, dieses Moment der Einfühlung, ohne das kommt gute Kunst nicht aus. Und das ist ein Element, was einfach in rechten Ideologien keine Rolle spielt. Wollen wir bei Kunstwerken auf ein humanistisches Moment der Einfühlung verzichten? Mit welchem Blick wollen wir die Welt sehen? Mit dem Blick eines Nazis, vielleicht nur für einen kleinen Moment der Überwältigung? Und schließlich, können wir in der Kunst wirklich etwas bewundern, was wir eigentlich verurteilen sollten? Neue Perspektiven auf immer wieder gestellte Fragen. Das war der vierte und letzte Teil der Reihe Kunst und Moral von Benedikt Mahler. Alle vier Teile können Sie überall da hören, wo es Podcasts gibt. Artificially intelligent, gekünstelt intelligent, heißt dieses kurze Instrumental von Niels Frahm, vor kurzem erschienen auf der EP Encores 3 des Pianisten und Soundkünstlers aus Hamburg. Hier ist der Hörspiel Artmix auf Bayern 2, heute mit dem Siegerstück der ARD-Hörspieltage Chinchilla, Arschloch, was was von Helga Taug und Thilo Guschers. Dieses Stück hat im November den Preis für das beste Hörspiel bekommen. Im Mittelpunkt steht Christian, Vater und Vielredner ohne Steuerungsmöglichkeit. Denn Christian hat das Tourette-Syndrom, eine Krankheit, die unkontrollierbare Ticks bedingt. Bewegungen und oder Schimpfwort-Wasserfälle einfach so überall. Christian Hempel und seine Tochter Phyllis machen sich trotzdem auf eine Reise durch Deutschland. Und eine Gesellschaft, die ganz unterschiedlich reagiert auf einen Menschen, der sich nicht unter Kontrolle haben kann. Ich würde gern mal in den Supermarkt gehen und nicht auffallen, sondern ganz gemütlich und genussvoll einkaufen und das Knistern der Tüten hören, während ich sie in meinen Wagen packe. Ich würde gern in meinem Garten sitzen und dem Rauschen der Blätter zuhören. Hören, wie Salz auf ein Frühstücksei rieselt, wie eine Wespe das Fettauge aus einer Salamischeibe nagt, das Ticken meiner Küchenuhr. Das hat geklingelt. Ich würde gerne das leise Klingeln. Hallo. Na? Oh, das war auch ein gutes Geräusch. Na, Philly? Philly is in the house. Wie geht's dir, Papa? Ich fühle mich ganz gut so, ja. Nee, alles okay, alles in Ordnung, ja. Du Hasesbraut, du Maus! Papa, können wir was spielen? Oh ja, bitte, ja. Heil Hitler. Achso, nee. Also, Heil Hörer. Lieber Hörer, liebe Hörerin, jetzt müssen Sie ganz stark sein. Chinchilla, Arschloch, was war's? Sie müssen sich konzentrieren. Ein Hörspiel von Helga Taug und Thilo Guschers. Sie können dazu ein Schlüsselbund oder alternativ ein Radiergummi mit Christian Hempel, Phyllis Hempel auf Ihren Kopf legen. Bijan Kaffenberger und anderen der folgenden Veranstaltung lauschen. Ich bin natürlich total dem Schnitt ausgeliefert, im Radio, weil man kann natürlich alles daraus machen. Die wilde Bestie, die eigentlich keinen ganzen Satz zustande bekommt und nur noch schreit und zuckt. Oder eben den völlig tiefen, entspannten Typen, wo jeder sich fragt, was erzählt er uns denn da mit Dicks eigentlich? Blöde Kuh, du Fotzen, Arsch, Bohlen, Arsch, Bäh, Kampen, Arsch, Chief Officer, Chinchilla, Arsch, du montiertes Arschgerätchen, Darella, Muschi, Communicate, Arschloch. Ich habe so Fragen für dich vorbereitet. Und die stehen auf den Karten drauf. Eins. Oh, also ein Lieblingsthema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Prozess mit Nachbar. Wo ist denn das? Ja, ja, ja. Hier. Das ist tatsächlich ein Ordner, der schon so genannt wurde. Du Fotze. Heil Hitler, du Schlampennutte. Nee, was? Das ist halt furchtbar. Zum Beispiel... Du meinst gar nicht so viel selber erzielen, sondern einfach. Ja! Sondern einfach Arsch ficken, Stellen vorlesen und mal so wirken lassen. Ja, lies mal vor. Zum Beispiel, sehr geehrter Herr Hempel, in den kommenden Sommermonaten werden wir uns alle öfter im Garten aufhalten. Ich möchte Sie daher sehr eindringlich bitten, sich Strategien zu überlegen, damit Sie nicht alleine bei meinem Anblick, Ausrufezeichen, in Ihr lautstarkes und deutliches Nachname von Ihr Arschloch ausbrechen. Neutrale Arschlöcher sind noch zu verkraften. An meinen Namen gekoppelt sind Sie eine nicht hinnehmbare Beleidigung für mich. Sollten Sie diese mit meinem Namen verbundene Verbalattacken nicht einstellen, werde ich juristische Schritte gegen Sie unternehmen. Also man sieht, wir haben wirklich alles verstanden, was Tourette angeht. Ja? Ich könnte Sollten Sie allerdings über keinerlei Steuerungsmöglichkeiten verfügen, dann stellt sich für uns die Frage, ob ein Kind bei Ihnen unbeschadet leben kann. Schon jetzt hören wir Ihre Kleine nach plötzlichen, überlauten und unerwarteten Urschreien ihrerseits bitterlich weinen. Hä, stimmt doch gar nicht. Das ist Unsinn, ja. Das wird allerdings eine nicht von uns zu klärende Frage. Diese Hebel, die Sie da benutzen wollen und ankündigen, und da sage ich ja ein deutliches und herzliches Heil Hitler, ja. Das wird wirklich missverstanden. Ich habe wirklich eine Menge da geredet und erklärt und wirklich mit Engelszunge das klar zu machen, dass ich das nicht so meine, und auch wenn ich die Nachnamen plus Arschloch, dass das nicht meine Meinung ist und das aus mir rauskommt, ungerichtet, und ich das nicht ändern kann und das schlimmer wird, wenn ich weiß, dass es so schlimm aufgenommen wird. Weiß nicht, wie ich das noch besser erklären soll. Und das gibt ja auch so geile Schreiben, die dann Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Und zwar besondere Eilbedürftigkeit. Erstens, dem Antragsgegner wird verboten, den Antragsteller zu beleidigen oder zu beschimpfen. Zweitens, dem Antragsgegner wird verboten, dem Grundstück des Antragstellers gelegen, Adresse, ne, Geräuschemissionen in Form von lautem Geschrei zuzuführen. Drittens, gegen den Antragsgegner wird im Falle der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro festgesetzt oder zwangshaft für den Fall, dass ein Zwangsgeld nicht beigetrieben werden kann. Viertens, der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. Dann hat mein Anwalt dagegen geschossen über zig Seiten hier mit Sachverständigen, Gutachten und pipapo. Ich denke darüber lieber gar nicht so viel nach, weiter, sonst traue ich mich gleich nicht mehr raus. Los geht's. Wir starten nämlich, um mal durchzuchecken, wie die Welt jetzt so tickt. Ich fahre auch. Wir fangen mal klein an mit Deutschland, wir fangen noch kleiner an mit Berlin. Und von Berlin geht's dann ans Meer. Vielleicht auch ist das auch ein Kontrast. Weil... mit dem Nachbarn der Stress, das nervt mich. Aber auch hier drin, das Sofa fällt auseinander und sticht mir mit seinen Federn von unten in den... Ne? Du weißt schon. Weil... Ja, weil. Weil die Haare am Ohr zu lang wachsen. Und weil wir auch mal raus müssen und nicht immer hier drin sitzen müssen sollen. Weil Lächeln nicht mehr ausreicht. Ja, einfach schön sein geht nicht, Phyllis. Wir müssen los. Wir sind alt genug, wir haben lang genug gewartet. Weil wir jetzt einfach mal raus müssen hier. Ganz raus, weg. Wir können jetzt hier noch ewig theoretisch drüber reden, aber... Und du bist jetzt im Alter mit 12, da kannst du ruhig das Auto einmal fahren. Außen ist das Auto weiß. Das ist ein T4 VW-Bus. Die hinteren Scheiben sind alle lila. Das ist dann, glaube ich, kein Glas, sondern irgendwie Polycarbonat oder so heißt das. So heißt das Zeug. Und ich kann drin sitzen und dagegen bollern. Damit die halt nicht kaputt gehen. Mir ist tatsächlich schon mal zu Zeiten, als sie nicht eingebaut waren, passiert, dass ich dagegen getreten bin. Einmal doll in einem Tick und dann ist eine Scheibe rausgeflogen. Dann ist so eine Abteilung, also als Grenze, ein Holzbrett mit einem Fenster drin. Dass ich da diesen Impuls gar nicht mehr habe, irgendwie die Richtung Fahrer zu ticken und den anzustoßen oder zu kneifen oder irgendwas zu machen, sodass das eben getrennt ist, das ist sehr wichtig. Und dann sitze ich auf dem Fahrerplatz. Ja, im Grunde wie ein kleines Hörspielstudio auf Rädern. Und hinten sitzt dann Papa auf der großen Sitzbank da. Vor uns liegen 1137 Kilometer. Eine Menge Tankstellenbrötchen und pro Minute mindestens 20 Ticks. Und wie viele Ticks sind das pro Kilometer? Oder nee, 30 Ticks wären ja jede zweite Sekunde, ne? Das sind vielleicht 15, vielleicht sind es auch 20, stimmt schon, ja. Motorische und vokale Ticks. Tendenziell Arschloch, geile Maus, Tetrachlorid, Arsch, Titen, Chlorid, Titen, Marie, Türkei, Arsch, uiuiui, du meine Liebe, uiuiui, und Penis, Vorfahrt, geändert, Arsch. Kilometer Null. So, und jetzt drehst du den Zündschlüssel um. Ja. Sehr gut. Okay, alles klar. Wir haben den Motor gestartet und jetzt können wir losfahren. Okay. Blinker, setz mal den Blinker nach links. So? Nach unten? Ja, nach unten. Das ist links, ja. Okay, und los geht's. Dann schlag das Lenkrad ein und ein bisschen Gas und Kupplung drücken und erste Gang rein. Okay. Juhu! Was? Licht war aus bei uns, ne? Kochplatten waren auch aus, ne? Oh, Maya. Oh, tut ein Jamun! Was? Ah, Scheibenwischer, arschgeil. Schneller im Himmel, arschgeil, was? Ja, Tetrachlorid, Arsch. Ah, Heil Hitler, du Nutte. Du Arsch. Habe ich schon erzählt, dass ich auch einen Führerschein habe? Arschloch Berlin, Muschibaus. Kilometer 17. Die Mäusemaus. Mäusemelken, Mausemaus. Was? Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Dass ich so abgeschnitten bin hier von der Kommunikation, von der normalen. Da vorne so abgeht. Ja! Ein Sinnbild meines Lebens. Oh. Ah, McDonald's. Kilometer 20. Hier wurdest du geboren, Phyllis. So weit mussten wir fahren. Und dann waren wir da im Krankenhaus und ich durfte auch da bleiben, also auch über Nacht. Und das war ja mit Tourette auch wieder so eine besondere Herausforderung. Aber das ging total, die waren total freundlich zu mir. Zeit oder was? Kilometer 64. Also wir ziehen Karten und überlegen, was an diesen Orten passiert. Zweites Spiel. Stadt-Land-Situation. F wie Flughafen. Fang an. Mein Papa wäre irgendwie so aufgeregt. So wie heute irgendwie. Was? Ich glaube, ich hätte die ganze Zeit Lachflash. Ganz eindeutig. Oh, weiß ich jetzt schon, und das ist eine üble Sache. Da würde ich halt Bombe rufen und dann wahrscheinlich nicht mehr schnell wegkommen. Ah, geschweige denn in einen Flieger. Einsteigen können auch im Flugzeug selber, wäre das in gewisser Weise tödlich. Nächste Karte, sage ich einfach mal. Ah, Bank. Münchner Hofbräuhaus. Gefängnis. Beerdigung. Atomkraftwerk. Gerichtsverhandlung. Bibliothek. Wenn eine Bundeskanzlerin auf dem Marktplatz eine Rede hält. Ich kann das immer nicht aussprechen. Ja, dann Psychiatrie ist interessant. Was ist das nochmal? Ist da. Da würde ich. Wenn ich da jetzt einen Termin hätte, oder? Ich weiß nicht, was er da sollte, aber... Dahin müsste zu einer Untersuchung oder zu was der Geier haben. Würde ich relativ locker eigentlich hingehen, weil ich den Gedanken hätte, naja, die sind vom Fach. Wahrscheinlich wäre er irgendwie laut. Ja, also die Klassiker sind ja immer überall. Also leider dieses Heil Hitler oder auch Bombe würde ja auch zünden. Wobei Schizo oder was, also auch gerade Begriffe, die nicht politisch korrekt sind, dann so zu äußern, um das eben durchzutesten. Oder ja, das könnte sein, ja. Gut, auf der anderen Seite hätte ich natürlich ein bisschen Sorge, dass das falsch eingeschätzt wird und ich gleich da behalten werde. Wenn Sie mich weiter unterbrechen, rufe ich Sie zur Ordnung. Bundestagssitzung. Da müssten wir eigentlich hin, ne? Ich glaube, er würde da sitzen. Ach, ihr seid das Volk. Irgendwas Komisches reden? Du Hasesbraut. So geil. Stau! Nee, was? Nein. Stop and go, Arschpenis. Da, Digga, war so warm hier hinten. Ich sterbe! Nein, was? Nothaltebucht, geil, was? Nothaltebucht, was? Dann haben wir Halt gemacht an einer schönen Bucht. Kilometer 99. Was? Oh, Kühe. Kuhweide mit Kühen drauf. Schön, rechts, ja. Naja, die guten Kühe. Mozzarella-Arsch. Was? Barbarella-Arsch. Eieiei. Jetzt verengt sich die Geschichte. Was ist hier los? Ja. Jetzt darfst du auch nur noch 80 fahren. Da musst du mal einen Blick auf den Tacho werfen. Sehr gut. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, Rasthof-Stolpe. Kilometer 127. Autobahnraststätte. Oh Gott. Wenn die Gefahr so hoch ist und die Sicherheitslage so unsicher ist sozusagen, dann reichen ja erst einmal auch relativ geringe Ticks aus, um den Ort anzutesten sozusagen. Oder die Person, geht genauso bei Menschen. Hallo, mir ist total nach einem typischen, so ein typisches Tankstellen-Baguette. Du isst doch gerne Körner, ne? Ja, Körner, Mutti. Ja, ja, was? Was warst du, heilige Geist? Sau, du nasses Teil, du nautische Nutte, du A-Bremse, Muschi, du Kato, du Kato East Wind, Arschloch, Eierdeich, Eierdieb, Einbremsen, 100 Arsch. Das ist keine Absicht. Ist ja ein bisschen... Geht nicht auf. Achso, Tür aufziehen. In Pissoir 2. Okay. Ja, ja, los! Keine Maus! Hallo? Keine Absicht. Also den Fernfahrer, der mit mir da auf dem Klo ist, muss ich da noch nicht anticken an seinem dicken Bauch oder so oder irgendwo. Das reicht schon, einfach so mal laut zu husten, also so ein lautes Husten als Tick zu haben. Also es ist ja tatsächlich auch eine Theorie, dass es eben immer um so ein Testen geht. Testen, wie weit geht das? Kriege ich jetzt gleich eins auf die Fresse oder begegnet mir Wohlwollen? Auf dem Elternabend. So dicker Mops. Oh Scheiße, jetzt hab ich's doch gesagt. Könnte ich mir schwer vorstellen, weil dann auch, naja, so weiß ich das, was dann da irgendwie in den Köpfen abgeht. Wer ist das? Darf der das? Und ach, ist der Vater von Phyllis? Und dann. Aber manchmal sagt er so lustige Ticks, wo man lachen muss. Tschakka, tschakka, Arschloch, geil Maus. Ja, fällt mir jetzt keiner ein. Willst du meinen Penis mal sehen? Ist auch so ein Tick. Der musste jetzt gerade raus, ja. Aber mit Erklärung immer noch dahinter. Der ist auch unangenehm oft. Und darum geht es irgendwie, glaube ich, auch beim Tourette um dieses Feedback eigentlich. Halt's Maul, du Mutti, Maushaus und Erbarsch, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Auto, Heil Hitler, Maus, du Maus, Heil Hitler, Zug, Heil Hitler, du Nutte, Heil Hitler, jetzt geht es ab. Spiel Nummer 3. Das bin ich und das ist mein Tourette. Also das bin ich und das ist mein Tourette ist doch vielleicht, wenn es gut läuft, eine Einheit am besten. Ne? Dann läuft das auf jeden Fall besser, wenn ich das wirklich annehme und das dabei sein darf und nicht so als teuflisches Zusatzding betrachtet wird, was so ein Eigenleben hat, eben gerade nicht. Andererseits kann man das nicht regeln, da ist leider, der Bestimmer ist eher Tourette als du selber und das Ich muss dem Tourette erfolgreich vorgaukeln, dass es alles machen darf und nicht schlimm ist und dass alles geht und dass alles funktioniert. Aber wenn es natürlich, wenn Tourette merkt, dass es nur ein Gaukeln ist, dann ist die Sache schon wieder vorbei. Dann übernimmt Tourette wieder die Dominanzherrschaft. Und was bist du? Und was ist dein Tourette? Ja. Ja! Ich habe Cola getrunken, Mann. Ja. Scheiße. Abilify Arsch. Was? Aha. Das ist aber eine kurze Auffahrt, ne? Beschleunigungsmuschi. Ja. So Maus. Schön eingefädelt! Jawohl! Au. Was? Aber wir haben vergessen, die Deutschlandfahnen aufzuhängen ans Auto. Können wir mal testweise so eine CD einlegen oder sprengt das alles Denkbare? Also nicht lange, nur mal reinhören, was drauf ist und dann ist es schon wieder gut. Ja, ja, ja. Ja. Weißt du noch die Tastenkombination, um das hinten zu aktivieren? Mit Lodenschlüssel irgendwas, ne? Nur mal reinhören, es war nur so aus Interesse. Was da fieses Altes drauf ist. Das kann sein, dass total die Scheiße drauf ist, weiß ich nicht. Mal sehen. Ich höre gar nichts. Ach, das ist ja schön. Das ist, ja, warte mal. Ja, aber ein bisschen mehr kannst du. Es ist. Lou Reed ist das. Perfect Day. Herrlich. Oder findet ihr das doof? Feed animals in the zoo. Kasten. Dum, dum. Wahnsinniger Sound. Das wäre eigentlich das richtige Lied nach Sylt, ne? Ist es bei euch auch so laut wie bei mir? Schwer zu sagen. Aber ihr hört was, ja? Nicht nur von mir hinten, sondern auch von euch vorne, ja? Auf jeden Fall. Kilometer 292. Gynäkologen, genau. Ja. Also wenn ich mir einen perfekten Tag mit Papa vorstelle. Such a perfect day. Dann ist das den ganzen Tag irgendwie in Jogginghose rumlaufen. Feed animals in the zoo. Pizza bestellen und dann einen Film gucken. Da ist ja schon weniger nötig. Und die ganze Zeit einfach nichts machen, ist auch irgendwie cool. Oh, it's... Nee, kann ich eigentlich nicht, ist ja peinlich. You made me forget myself. Oh, I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Ja, super, ne? Ich habe mal zu Internatszeiten, habe ich das irgendwie mal herausgefunden, wenn alle drei Ebenen oder Bereiche, die so einen Menschen ausmachen, also angesprochen werden oder erfüllt wurden, also körperlich, wenn ich Sport gemacht habe, und dass er so gechillt ist. Dann geistig, wenn ich irgendwie mich mit einem tollen Text auseinandersetzen konnte. Und ja, so entspannt irgendwie. Und emotional, wenn man irgendwie gute Freunde getroffen hat und mit dem Essen gegangen ist oder so. Und wenn das alles drei an einem Tag zusammenkommt, na, das ist schon verdammt nah an einem perfekten Tag. Ja, aus dem Verzeichern. Berlin Zentrum geradeaus. Oh mein Gott! Au. Ja, Gedenkstätte. Städte Sachsenhausen. Ist hier. Au, au. Ja, Berlin Zentrum geradeaus hier. Wir müssen uns geradeaus halten. Ja. Geradeaus halten. Geradeaus halten. Nicht rechts, nicht links, geradeaus schalten. Nein, du Arsch. Was? Mäuse melken, Mausegeil. Küchen aktuell. Arsch, Service Maus. Was? Deutsche Teilung. Oh, aha. Ja. Und wir sind in Berlin. Siehst du? Toll. Aloha Berlin. Yahoo.de. Was war's? Wie spät war es jetzt? Kilometer 286. Berlin-Lietzensee-Park. Oh, Arschlockerl, hallo! Experiment Nummer 4. Parlamentstourette. Du Arsch, Bijan! Hi, Christian. Habt ihr Zigaretten? Nee, ich glaube nicht. Schick. Hast du Spaß gehabt? Ja, bis jetzt. Da war ich ein bisschen heiß gelaufen. Aber wir waren eigentlich, sind wir erstmal rein nach Berlin und dann zu meinen Eltern, die hier um die Ecke ticken, ficken. Du Arschlochficker! Muss ich dir alles nicht erklären, wie angenehm. Gut, ne? Arschloch, geile Maus. So ein Kropolali hast du gar nicht, ne? Nee. Oder ein bisschen. Ja, so mal, also so, aber nicht. Steck dich nicht an, ne? Du Penisloch. Oh. Tja. Das ist anstrengend, ne? Herr Politiker. Naja, noch eher nicht ganz. Im Grunde. Ja, im Grunde, ja. Bist auf dem Weg. Im Grunde bin ich auf dem Weg. Ja. Im Grunde. Geil! Geile Maus! Geile Maus aus! Und ich kenne dich ja aus diversen Veröffentlichungen. Ja, so ein bisschen was habe ich schon gemacht, ja. Genau, und. Boah, so geile Maus! Und, Oh, niemand dreht sich um. Gut, dann gehen wir den Weg. Als wir Bijan getroffen haben in Berlin, war es ja sehr interessant, diese zwei Tourette-Tick-Arten, sag ich mal, aufeinanderprallen zu lassen. Weil niemand hat ja irgendwie vorher uns gesagt, so und so musst du ticken, dann ist es Tourette. Sondern jeder hat das ja irgendwie so selber entwickelt oder es hat sich entwickelt. Okay. Wollen wir weiter? Das ist der Nächste. Ja, genau. Ja, das ist der Nächste. Ach, keine Maus. Obwohl wir gar Wo nicht... Wo ist der getickt. Denn? Ja. Da. Da, keine Maus. Ja. Aber... Also Bijans Ticks sind schon irgendwie ganz anders als meine Ticks und trotzdem sind die ja trotzdem für mich ganz familiär, wenn man so will. Ich bin der Laute und er ist motorisch am Arbeiten. Er wirft seinen Oberkörper nach vorne und man sieht, wie er andeutet, jemanden berühren zu wollen, aber es nicht tut. Der Kopf nickt relativ tief, obwohl er im Stehen sich befindet. Wie machst du das, wenn du so eine Rede hältst oder so? Wenn ich konzentriert bin, geht's ja echt deutlich besser. Und es ist mir einfach egal. Ja. Also ich meine, es ist mir egal. Ne? Also ich meine, guck dir mal die anderen Normalen an. Heiliger Bombe, du Arschnutte. Was irgendwelche vermeintlich normalen Leute für einen Käse erzählen. Ja, ganzen Tag in unseren Parlamenten mittlerweile. Ja, und es werden ja auch immer mehr. Ja, scheiße. Ja, naja. Oh, keine Ahnung. Aber... Du Penis. Ich schreie den Mist raus irgendwie und ziemlich laut. Schreie die Nachbarschaft zusammen und er verschluckt die Ticks so in einem Tick mehr. Sag mir halt, naja, mein Gott, habe ich jetzt eine gewisse Bekanntheit dadurch so und ich meine, dann nutze ich es halt so. Ja. Also. Er ist motorisch aktiver. Ich schlag da mit den Beinen total. Ja, wir machen halt das Beste draus. Ne? Ich meine, was willst du machen? Ja, genau. Sah bestimmt auch zeitweise aus, als ob wir so einen Tanz aufführen. Ne? Ja. Ja. In jedem Parlament. Ja. AfD und Co. Wo mehr AfD drin ist, haben wir auch irgendwie Leute, die irgendwie... Arschloch, keine Maus. Keine Absicht. Vermeintlich normal in der Bären sind aber trotzdem... Arschloch, Penisloch, du Fickerin. Nee, ja, genau. Und die können ja sogar was dafür. Ja, wie hat sich deutlich geändert, wie debattiert wird, wie gesprochen wird? Ist es härter geworden oder kann man das gar nicht so... Ja gut, ich meine, du hast schon... Sprache verändert sich ja irgendwie immer. Ja, Sprache ist ja nichts Statisches, aber natürlich durch den Einzug der AfD findet ja schon so irgendeine Form von Verrohung. Ah, schon keine Maus. Ja. Quasi Parlamentstourette. Nee, aber merkt man schon einfach so, die werden immer die Grenzen von dem, was man irgendwie früher nicht gesagt hätte, sich verschieben zugunsten von irgendwelchen Begriffen, die man eigentlich irgendwie, sag mal, auf den Müllberg der Wortgeschichte hatte. Es enthemmt ja auch in anderer Hinsicht irgendwie, ne? Genau, du Arschloch. Penis. Ja, wollen wir mal ein Wasser? Oder Hunde kennenlernen? Ich weiß, ich hatte die schon öfter mal diese Situation mit anderen Tourette-Betroffenen, dass ich auch in einer Runde von Menschen mit Tourette gesessen habe. Und auch die Leute, die Tourette hatten, hatten es sehr stark. Und das war sehr witzig. Hatte ich mal über 2 Tage oder 3 Tage, wie sich dann Normalität umdreht eigentlich. Wenn ich so unterwegs bin oder jetzt hier auch, schicke ich ja meist vorab irgendwie, wenn ich sehe, dass jemand, du Arschloch, Fotze, Heiliger, guckt. Und ich sage, keine Absicht, ne? Das ist ein Tourette. Ein bisschen vorauseilend manchmal, aber es ist mir lieber, einmal mehr die Sache erklärt zu haben, als irgendwie die Keule über dem Kopf zu spüren. Und derjenige, der nicht tickt und eigentlich der Normale ist, plötzlich der Unnormale wird und man sich natürlich herrlich darüber amüsieren kann, wie das Jetzt tick doch mal, jetzt was ist denn, du bist ja so ruhig, du sagst ja gar nichts oder du schreist ja gar nicht und so. Ja, ich meine, also keine Ahnung, wir haben ja manche schon das Gefühl, dass man irgendwie... ja, bei der AfD so eine gezielte Grenzüberschreitung in Begrifflichkeiten so äußert. Sowas ist ja, liegt ja dem Tourette quasi auch irgendwie so ein bisschen unter, ne? Ist ja was Ähnliches, ein ähnlicher Vorgang innerlich, nur halt unbewusst oder unabsichtlich. Ja, gibt einfach gewisse Formen der völkischen Begrifflichkeiten und so dieses ganze Rassegeschwätz und ich meine hier diese Absaufen, Sprechgesänge. Also, war das auch Chemnitz? Oder? Ja, oder Köthen, ich weiß gar nicht, aber wenn er halt irgendwie die Menge irgendeinem Redner zuruft, der sagt, naja, und die Neger da aus Afrika brauchen wir die hier, und dann rufen die Leute unten Absaufen, also. Ja. Was wäre, wenn es normal wäre, wenn alle ticken würden, alle schreien würden oder zucken würden oder beides? Und dann würden alle immer so das sagen, was sie halt gerade denken? Naja, das ist die Frage, Phyllis. Manchmal sind es ja auch einfach nur wirklich fiese Ticks ohne einen Bezug, ohne einen wirklichen Gedanken dahinter, ohne Anspruch an Wahrheit. Was halt jetzt so vielleicht niemand ausspricht oder so? Na, das ist die Tourette-Wahrheit, die Tick-Wahrheit, ja, aber die allgemeine Wahrheit auf keinen Fall, nee. Die nach diesem Prinzip funktioniert, das Schlimmste auszusprechen, was eben gerade unmöglich ist, was kränkt, verletzt, was weh tut. Was sich halt einfach niemand traut. Weil es einfach völlig unpassend ist. Du Arsch! Das geht halt was, ja. Also das Kind wird aus der Schule nach Hause geschickt mit der Lehrernotiz. Ja, tickt nicht richtig. Was ist denn mit dem Kind los? Wir haben da einen bösen Verdacht. A wie abbiegen Arschloch Penis. Abilify Arsch was? Ach du Scheidenflüssigkeit. Ach du Scheidenflüssigkeit. Ach du Scheiße. Aweia. Aweia. Ahal Hitler, du Nutte. Ahal Scheibenwischer, Arschgeil, Airport, Arschloch, du Arschloch. Arschgeil. Deiner Muschi, all die Arsch, was? Alles aus dem Arsch. Arschloch, Berlin, Muschimaus. Arsch der Nacht. Arschficker. Lang genug Arschficken, du bist 29, ne? Ja, Jungspund. Genau. Ich hab dich auch irgendwie gefragt, wie alt du bist. Ja, 45 bin ich. Nein, wirklich. Und aber waren die ersten 20 Jahre schlimmer als die letzten 20 Jahre? Die ersten 20 Jahre waren, ja. Mit Tourette meine ich jetzt. Im Grunde ja, ja. Also ich meine, obwohl, jetzt ja, die letzte Teil der 20 Jahre war ich schon mit der Naht. Für mich war das total die geile Lösung. Und davor war halt diese Odyssee irgendwie hier an Schulen in Berlin, die dann alle irgendwie meinten, na, das geht aber nicht mit den Ticks und so. Und der eine Lehrer wollte das mal alles messen. Also war ein Physiklehrer, der wollte mal die, wie laut das eigentlich ist und ob das überhaupt noch betrieblich genehmigt ist oder so. Ja. Ein klarer Fall von einmal auf die Fresse hauen. Ja. Du Arschloch, geile Maus! Ja, wie? Es tickt nicht richtig. Ja, er tickt überhaupt nicht, er ist ganz still. Aztekengulasch, Babyloch. Er schreit nicht, er sagt nichts. Barbarella Arsch. Ja, er zuckt nicht. Belagarsch. Ja, er beteiligt sich gar nicht an unseren Ticks in der Klasse. Und wir schicken das Jugendamt mal vorbei. Du Arsch.de. Du Arschloch. Nicht weiter. Geile Maus. Nee, und im Moment ist gerade Wahlkampf für dich angesagt. Ja. Und was bedeutet das eigentlich? Rumreisen, also Türklinken putzen oder? Exakt das. Ja. Also wie man sich vorstellt. Morgens mache ich E-Mails, mittags irgendwie Hausbesuche, abends Veranstaltungen. Tritt in den Arsch, du. Ob es irgendwie jetzt Podiumsdiskussionen sind oder irgendwie. Ja. Und mit Leuten ins Gespräch kommen und irgendwelche Firmen angucken und irgendwelche Eröffnungen von irgendwelchen Kerbfesten. Und eine kleine Note, schön Bieranstich und. Geile Maus, Arsch! Da. So ist es. Hast du schon mal einen Shitstorm abbekommen? Ja, ich meine, so ein bisschen was ist im Internet ja immer los. Ganz ehrlich, das. Doch, aber. Der Witz ist, dass es echt schlimmer wurde. Quasi mein SPD-Engagement größer und öffentlicher wurde. Aha. Weil die Leute lustigerweise quasi diese ganze SPD immer schlimmer finden als das mit dem Tourette. Das ist verrückt. Gegen eine Moderatorin. Jawohl, Donnerfotze Claudia Neumann versaut mir jetzt auch noch das Kolumbien-Spiel. Wer ist Claudia Neumann? Also, geh mal aus! So, die als erste Frau quasi. Diese Schlampe braucht einfach nur einen Pimmel. Ja. ZDF fühlt dich in die Fotze getreten. Boah. Die hat übelste Beschimpfung abbekommen, ne? So eine heisere Krechtstussi als Fußballreporterin, bei euch hackt's ja wohl. Dass sie keine Ahnung von Fußball hat und das unmöglich. Was sie also die Beschimpfung. Scheiß Genderdreck. Frauen und Lesben haben im Männerfußball nichts zu suchen. Ja, es geht halt bei diesen Massenphänomen darum, dass halt auch alles unter der Gürtellinie ist dann, ja. Und das ist ja natürlich doof. Mhm. Das finden wir nicht gut, oder? Nee, das finden wir nicht gut. Wenn du am Rechner liest mit der Tastatur, geht's echt klar. Ja. Also eine Tastatur ist bei mir schon immer mal durch. Bei mir spritzen die Tasten also weg, wenn ich einmal raufhaue insgesamt. Irgendwann ist dann immer dieser Nippel weg, der Nippelpenis, aber das Ding einhakt. Genau, ich hab eine Edelstahltastatur mir besorgt. Oh geil. Ja, aber ich meine, gut, du bist ja auch härter drauf. Ich bin härter drauf. Nein, ja. Kannst es dann gewöhnen. Man kann sich an alles gewöhnen, auch an Tourette. Ja. Du Marzipan. Maus, du Maus, du Maus. Oh, Bayer, du musst dich nur Maus, du Maus. Keine Absicht. Na gut. Das Kind fand das ganz lustig, aber die Mutter nicht. Merkel-Penis. Ja. Staatsoberhaupt der Tourette. Ja. Jetzt muss eine Kohle eingeworfen werden, sonst drehen wir nicht weiter. Genau, du Mutti. Du Arschloch. Geile Maus! Nee. Geile Maus, du bist geile halt schon Maus, echt laut, ne? Maus, ja, ja. Die Anwohner werden wahrscheinlich auch gleich reagieren. Du Mäusemaus, du Mäusebraten, Arsch, geile Maus. Ich würde gerne die Tippgeräusche auf meiner Computertastatur beim Schreiben hören. Wie die Miene eines Kugelschreibers einrastet. Den leisen Schluck auf meiner Tochter. Das Fluchen des Briefträgers. Das kleine scheppernde Geräusch eines Windspiels, wenn es einen Zug Wind abbekommt. Nur meinen eigenen Atem, sonst nichts. Wenn ich meine Haustür aufschließe, würde ich gerne hören, wie der Schlüssel dreimal im Schloss dreht. Den Fahrtwind in den Ohren auf dem Fahrrad. Ich würde gerne beim Geldabheben hören, wie die Karte vom Automaten eingesaugt wird. Wie sich jemand verlegen im Nacken kratzt. Wie eine unangenehme Pause entsteht und immer größer wird. Würde gern die Freiheit leise oder auch laut lachen hören können. Ich würde mir gerne selber im Radio zuhören, ohne Ticks. Wie ich leise flüster. Ich würde sehr gerne drinnen den prasselnden Regen auf das Dach und die Dachfenster hören. Beim Zubettgehen würde ich gern das Knistern des Kopfkissens und der Decke am Ohr hören, wenn ich mich in das möglichst frische Bettzeug kuschle. Das geflüsterte "Ich liebe dich" meiner neben mir liegenden Freundin. Das laute und ausgiebige Glockengeläut der nahegelegenen Kirche. An einem Sommertag mit blauem Himmel am Meer würde ich gerne das einmotorige kleine Flugzeug am Himmel mit geschlossenen Augen hören. Dabei das Meer riechen. Das Plätschern eines Bachlaufs mit seinem kristallklaren, eiskalten, frischen Wasser. Auch gerne das Fallen von Schnee. Das Klacken der Sicherheitsbügel kurz bevor die Loopingbahn anfährt. Heil Hitler, du Nutte, Heil Hitler, jetzt geht es ab, Heil Hitler. Jetzt bloß nicht laut werden. Jetzt muss ich gleich abrücken, glaube ich, aber... Von mir weg? Ja, versuchen wir es mal. Wieso? Na, ich tick dich dann an und dann... Ja und? Tue ich dir vielleicht weh oder setz dich erstmal. Oder wir setzen uns jeder auf eine Bank, auch cool. Ja, das sieht jetzt. Das entspannt mich. Ja. Jetzt echt. Aber Medikament oder sowas nimmst du nicht? Nee, schon 15 Jahre nicht. Und hast du mal angefangen mit Orab oder Tierprotex? Was? Ja, ich hab Tier. Genau. Ist doch keine Maus! Ja, habe ich genommen. Ja. Hatte bei mir gar keine Wirkung. Ja, nicht so wirklich. Ne? Also ein bisschen, aber nicht so viel. Also Diapodex habe ich genommen. Ja. Und halt als Kind aber schon so andere Sachen, auch wegen dem ADHS. So du Maus. Ritalin. Ritalin natürlich, klar. Ja. Kaptagon. Oh Gott. Ach du Scheide! Scheiße heißt es. Nee, ach du Scheide ist viel besser. Nee, genau, das ist, Ich hatte lange Zeit Orab genommen als Medikament. Okay, und kam dann. Ich bin ein bisschen länger raus aus dem Game, glaube ich. Aus den Drugs. Und dann war ich eine ganze Weile ohne Medikamente und super froh darüber. Und wann hast du wieder angefangen? Gesagt, dass ich sozusagen, ich ticke, also bin ich, war immer mein, meine Idee in mir so, ohne Medikamente. Und dann habe ich dummerweise das, naja, was heißt, vielleicht hat es ja auch was Gutes gehabt mit dem Abilify, aber darauf hänge ich nun. Wie heißt das? Abilify? Ja. Das ist auch ein witziger Name, ne? Abilify. Ja. Klingt aber lecker. Ist auch lecker. Ja. Ich nehme das in einer ganz geringen Dosierung, aber das reicht mir schon, ehrlich gesagt. Und die Ticks oder die Tickspitzen sind davon besser geworden, würde ich auch immer noch sagen, auch wenn man es nicht glaubt. Aber großer Nachteil tatsächlich seitdem relativ starke Antriebslosigkeit und der gewisse Esprit, der ist da irgendwie untergegangen. Okay, würde ich dann auch nicht mehr nehmen. Ja, aber ich nehme es ja noch, weil ich habe mal probiert, es abzusetzen. War eben mit dem Gedanken, so wieder wild und ganz frei zu sein. So. Und als ich es aber versucht habe abzusetzen, kam es im Grunde doppelt und dreifach zurück mit den Kicks. Und zwar so heftig, dass ich nur noch im Bett verbringen konnte. Und dann habe ich es wieder angefangen zu nehmen. Und das ist natürlich irgendwie eine Niederlage für mich auch. Ja, aber genau deswegen. Genau deswegen. Keine Absicht, Entschuldigung. Ja, du hast schon geile Maus. Ich glaube genau. Geile Maus, du hast! Ich glaube genau, aus dem Grund habe ich quasi auch nie wieder angefangen, Medikamente zu nehmen. Ja, das ist gut. Und ich meine, offenen Hirn operieren, so Hirnschritt machen, würde ich auf gar keinen Fall machen lassen. Genau, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Das wird ja fast empfohlen. Also, lass mich doch nicht am offenen Hirn operieren. Ja. Mama, Mama, Mia, Muschi, Maus, Mama, du Arschloch. Spiel Nummer 5. Ja, fangen. Oder verstecken. Das kriegen wir schon hin. Ja, du suchst, ja. Okay. Du Arschloch, geile Maus. Nee. Stadt-Land-Situation. Stadt-Land-Ficken. Willst du anfangen mit einem Ort, den ich... Und dann sagst du was dazu. Und dann sag ich, ob der gut ist oder schlecht und so weiter. Und dann sag ich einen Ort. So, ne? Stadion. Zu eng und zu laut und zu stressig. Vielleicht noch in großer Gruppe, Freundesgruppe. Mhm. Sauna. Oder? Nur wenn sie leer ist. Ja, gut, würde ich auch sagen. Die Penisse langziehen an der Sauna. Ja, genau. Also ich glaube, ich würde schon auf jeden Fall, wie auch jetzt, so halt in die Richtung von anderen Leuten ticken. Wenn die nackt sind, ist es ja noch mal so ein bisschen angezogen, ist es so. Aber nackt ist es schon sehr unangenehm ich für finde, beide. Es ist doppelnackt mit Tourette in der Sauna. Ja. Achso, geile Maus, du Arschloch! Fotze, geiler Arsch! Nee. Glasgeschäft, nee. Nee. Was? Ja. Geile Maus, du Arschloch, raus! Alle da sauer. Nazi-Braut. Nee, also, oh. Ja. Ich hätte noch einen dann gleich. Ich hätte auch noch einen. Ja. Oh, KZ. KZ? Also jetzt aktives KZ? Aktive Gedenkstätte. Ich meine jetzt irgendwie Gedenkstätte Buchenwald oder so, oder Auschwitz. Ja, unangenehm, auch, oder? Unangenehm, anstrengend, ja. Weil natürlich Ende kommen würden, die aber auch so natürlich schon sowieso kommen. Aber werden hier nochmal mehr getriggert, dann, ne? Ja. Ich bin aber auch gemein, ne? KZ war gemein. Ne? Nee, ich habe noch was Gutes für dich. In einer Gruppe von Nazis. Bestimmt geil. Was? Hast du? Nee, ja. glaube ich nicht. Du geile Maus! Ja, nee, Gruppe Nazis ist nie gut. Nie gut, macht nie Spaß. Vor allem, ich kann auch meinen Mund nicht halten, also jetzt unabhängig von Tourette. Ja. Du Arschloch, geil. Ja. Du warst. Ja, ich würde ja auf der anderen Seite stehen, ne? Also bei der Gegendemo. Ja, aber auch das, auf der Gegendemo hätte ich auch genügend Probleme. Das sind doch aber alles links-grün versiffte, tolerante Gutmenschen. Ja. Geil. Geile Maus, du hast noch was! Was war? Ja, geil. Oh, jetzt weint alles. Ja. Na gut. Das haben wir aber gut gemacht, das Spiel, oder? Maus! Du Arsch, was? Du hast jetzt Termine noch. Das hat mich gefreut. Ja, mich auch sehr. Au revoir. Ja. Tschüss. Tschüss mit Arschloch. Ja. Tschüss mit Arschloch. Aber jetzt fahren wir nach Sylt. Ab zum Meer. Ab nach Sylt. Hörspiel Arsch. Hörspiel erster Teil. Schacke Arschloch, kein Maus. Ja! Und was sagt die Uhr? Kilometer 748. Nibül. Ja, Nibül. Autozug nach Penis. Ja. Ist ja Krassometer. Ist es ja schon alles. DB, DB und Autozug, ne? Geil. Halt, Hitlerzug. Was? Ach ja, nächster Fick. 19 Uhr. Nee, nee. Alles Arschlöcher. Was? Hier die Fahrkarten, Arsch, bitte schön. Da kommt die Hand schon raus. Ticketkontrolle, Fähre Sylt. Fällt dir da irgendwas ein? Nee, dir muss ja was ein. Mir ist ja schon was. Ja, weil du lachst. Ja, ich habe mir das Bild nicht gerade vorgestellt. Oh, ich werde das mal machen, ne? Ja, erstmal das Ticket heile darüber reichen können. Das wäre schon die erste Aufgabe, um das nicht vorher zu zerreißen und erstmal ein grundsätzliches Problem zu produzieren. Geile Maus, geile Loch, was? Oh, gelbes Arschloch, Getränkehof, mein Arschloch, geil, gosh, Arsch, Green Tech, hallo Arschloch, 1, 2, 3. Oder reinzubeißen, abzubeißen von dem Ticket. Das. Genau. Das ist ja geil. Moin, du kriegst deine Fahrkarte gleich vorne. Das ist geil. Moin. Auch mit Duzen finde ich auch geil. Erwartet man nicht, ne? Findest du, bist noch nie mit dem Autozug gefahren, oder? Nee. Nee? Ich auch nicht. Das spielt man doch sonst immer nur mit Spielzeugen. Wenn's hochkommt. Du Arschloch, dicke Titten. Nein. Dicke Titten. Oh nein, was ist das denn jetzt? Nein. Schöne Überfahrt, das ist irgendwie cool. Schöne Überfahrt. Geil. Ja, wo ist das Meer jetzt? Ja. Die fahren doch ganz woanders hin. Das kennen wir doch schon. Steigen Sie mal in den Zug ein. Dann wird alles gut. Set a light on. Sie haben ja. Ihr Ziel. Erreicht Arschlöcher Simsamsum. Du Arschlochmaus. Heil Hitler Maus. Sonderguttransport. Aber es ist immer noch nicht mehr. Ausgetrocknet vielleicht. Ja. Kilometer 788. Westerland auf Sylt. Hallo Sylt. Hallo Arschloch Sylt. Die Mäuse. Ach so. Ein dänisches Bennlager. Ja. Lucifer Arsch. Yoga Arsch. Ist alles da. Diese Insel hat alles. Ja, guck mal, ein Pferd mit Jacke. Kukulores, Dores, du Arsch, Krampe, Mampe. Auch Mano. Du Mausstück, ne? Schönes Meer. Schönes Meer, ne? Der Schnelltourismus, ja! Ein Schnelltourismus durchgeführt. Hallali, hallalo, wir wandern gern. Ja, Nuckelpinne. Ah! Magst du mal ein Foto machen, Phyllis? Ja, am Meer. Dass ich auch heute hier war. Du kleine Maus! Hallo. Keine Absicht, ne? Okay, gut. Selbst im Sylt am Strand erkläre ich es lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Ja. Keine Absicht, ne? Dann gehen wir jetzt mal rein. Aber es ist wahrscheinlich doch sehr kalt, oder? Das wäre ja eine ideale Stelle hier, oder? Phyllis, gehst du mit rein? Nee, danke. Ach komm, ganz kurz. Nee. Ich würde irgendwie super gern da rein, aber ich meine, vielleicht gehe ich nicht ganz rein, ne? Aber man kann ja sich mal annähern, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich untertauche. Ja, aber mal probieren. Du Arschloch! Deine Maus! Ich stelle mir vor, wie ich toter Mann auf dem Meer spiele, regungslos und still und hin und wieder Wellen in meine Ohrmuscheln schwappen. Ich würde gerne die Maschine eines Kutters in einem kleinen Fischerhafen ablegen hören. Wie einer beim Vorbeigehen flucht und ich nicht und es mich auch gar nichts angeht. Dem Rascheln und Knistern, das beim Befüllen einer Papiertüte mit Süßigkeiten an einem Kiosk entsteht. Just a perfect day. Nee. Ich stelle mir vor, wie eine Stereoanlage auf Standby springt, wie mein Kühlschrank kühlt, wie Phyllis sachte die Seite eines Buches blättert, wie eine Motte wieder und wieder an die erleuchtete Glühbirne fliegt, wie einer lacht, indem er Luft durch die Nase ausstößt, wie jemand eine Münze aus der Luft fängt, wie ein Papierflieger mal sanft landet, mal mit eingeknautschter Spitze. Den Jingle vor den Nachrichten in voller Länge. Den Augenblick hören, wie nach Jahren meine Küchenuhr plötzlich aufhört zu ticken, Batterie leer. Ja, schon ein interessantes Experiment dauerhaft. Leider nicht nur ein Experiment. Ich komm gar nicht mehr raus. Die Fotzen. Gute Fotzen, Arschbohlen, Arschbäh, Kampen, Arsch, Chief, Officer, Chinchilla, Arsch, du montiertes Arschgerätchen, Darella, Muschi, Communicate, Arschloch. Chinchilla, Arschloch, was? Ja, mit Phyllis, das hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, mit ihr so unterwegs zu sein. Ist ja auch der absolute Sonderfall so. Da muss noch mehr kommen. Noch mehr. Ein Hörspiel von Helga Taug und Thilo Guschers. Denk dran, ja, Chinchilla darf man nie alleine halten. Mit Christian Hempel, Phyllis Hempel. Darf man nicht machen. Bijan Kaffenberger. Die Vereinsamung, ja, das und ist doch schon traurig und sterben. Du hast doch keine Maus, was? Und anderen. Komposition Frank Böhle. Ja, Hitler, ja. Ton und Technik Benedikt Bitzenhofer und Barbara Göbel. Bitzenhofer. Chinchilla, Arschloch, was? Passt doch da ganz gut. Ja. Regie Helga Taug. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff. Ja, WDR. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Chinchilla, Arschloch, was? Im November ausgezeichnet mit dem ARD-Hörspielpreis.